Ich sehe was, was du nicht siehst, lautet der Titel unseres heutigen Hörspiels. Wer hier etwas sieht, was andere nicht sehen, ist ausgerechnet ein blinder Mann, Herr Wollner, der mit seinem Hund Dunja durch die Stadt streift. Eines Tages steht er vor der Wohnung des Ehepaars Marmann, einem Paar, das anscheinend alles hat. Das Hörspiel von Martin Stephan aus dem Jahre 1981 gehörte zu den beliebtesten Hörspielen im DDR-Rundfunk. 1982 wurde es mit dem Hörerpreis des Rundfunks der DDR ausgezeichnet. Erleben Sie nun Dietrich Körner als den blinden Herrn Wollner und Jenny Gröllmann und Manfred Karge als Ehepaar Marmann. Was ist denn, Dunja? Vielen Dank, sehr freundlich, aber Dunja macht das schon. Ja, brave Dunja. Das macht nichts, meine Dame, das kann passieren. Vielen Dank. Ja, ich bin in Ordnung. Ich sehe was, was du nicht siehst. Hörspiel von Martin Stephan. Lass das bitte, Liebling. Ja? Was? Ich halte es für relativ sinnlos, den Teppich so grundlos zu strapazieren. Wenn du hier unbedingt wandern musst, zieh wenigstens Hausschuhe an. Ich habe noch nie gehört, dass man bei einer Wanderung Hausschuhe trägt. Du bist auf keiner Wanderung. Du bist in einem Wohnzimmer. Eben. Und warum möchtest du, dass ich Hausschuhe anziehe? Lass mich in Ruhe, ja? Gott. Du wartest nicht mehr auf mich mit dem billigen Herzen der Uhr. Gleich, ob du das Grau öffnest oder hältst, es bleiben dornige Kamen. Bitte mal etwas leiser, man versteht doch kein Wort. Klagen von Blättern auf den Scheiben deines Fensters. Hoch über zwei Wolkenstraßen. Mir bleibt die Trägheit eines Lächelns, der dunkle Himmel eines Kleides, der rostfarbene Samen. Aber wenn du mal was hören willst, wie? Dann muss ich still sein, was? Auf den Boden. Ich halte das nicht mehr aus! Dein Gesicht. Quatsch! Was? Quatsch, was du da eben gehört hast. Ja, was du nicht verstehst, muss ja Quatsch sein. Das muss ja so sein, nicht? Einmal möchte ich hier was auf Anhieb finden. Einmal nur. Wo hast du die Dias hingelegt? Das kümmern mich deine albernen Dias. Ach, das ist ja großartig. Da kannst du nicht genug haben den ganzen Sommer lang. Klaus, knips mich mal. Ja, Klaus, knips mal das, diesen Berg, diese Ruine da, den Sonnenuntergang. Ich? Ja, du, wer denn sonst? Ach. Hör mal, Klaus Marmann, ich brauche keine Aufnahmen von Sonnenuntergängen. Ich, mein Lieber, habe die Sonnenuntergänge erlebt. Aber du siehst ja alles nur durch deine idiotische Kamera. Du weißt du, was du bist? Weißt du, was du in meinen Augen bist? Ja, sag nur, sag. Du bist für mich eine ganz gewöhnliche, eine ganz eingebildete... Klingelt. Ich bin nicht taub. Bist du sicher? Das kann nur für dich sein. Einer von deinen... Was? Ich erwarte niemand. Und? Was ist? Da ist ein Blinder. Ich glaube, da steht ein Blinder. Wieso? Was denn für ein Blinder? Weiß ich doch nicht. Eben ein Blinder. Er hat einen Hund bei sich. Nicht jeder, der einen Hund bei sich hat, ist blind. Der trägt eine Armbinde. Komm doch her und sieh selber. Ich kenne keinen Blinden. Kennst du etwa einen Blinden? Man kann doch einen Blinden nicht so vor der Tür stehen lassen. Ich frag mal, zu wem er eigentlich will. Und? Er ist weg. Der unsichtbare Blinde. Na also. Nun mach schon auf. Mach du doch. Geh du. Du kannst es besser. Aber sei freundlich. Ja, bist du still, Dunja? Ruhig. Ja. Zu wem wollen Sie denn? Das ist hier bei Marmann. Dritter Stock links. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Man sagte mir... Seid doch still, Dunja. Der Mann ist freundlich. Das ist doch Arnoldstraße 24? Ja, ja, schon. Aber zu wem wollen Sie denn? Ach, wissen Sie, Herr... Marmann. Herr Marmann. Ja. Entschuldigen Sie nochmals die Störung. Ja. Man sagte mir, hier wäre ein... Metronom zu verkaufen. Ein... Sagen Sie mal, wie sind Sie überhaupt so schnell hier raufgekommen? Die Dame in der Luisenstraße war so freundlich, mir diesen Hinweis zu geben. Kostenlos. Freundlicherweise. Welche Dame? In der Annoncenstelle. Das Metronom natürlich werde ich bezahlen müssen. Was soll es denn kosten? Ja, also, wir können Ihnen da nicht helfen. Bei uns ist das bestimmt nicht. Haben Sie denn keine genaue Anschrift? Name und so? Entschuldigen Sie, Sie sprechen etwas laut. Da reagiert mein Hund unruhig. Sprechen Sie nur ganz normal. Beißt der etwa? Sie, auch wenn Sie... Nein, nein, nein. Keine Sorge, er beißt nicht. Nein, ich habe nur die Hausnummer. Arnoldstraße 24. Ja. Ja. Warten Sie mal eine Sekunde. Geh du mal hin. Er will irgend so ein Metronom kaufen. Was ist denn das für ein Ding? Ein Metronom? Na, warte mal, das ist so ein... Na hier, so ein... Finger? Quatsch, das bewegt sich so. Das steht auf dem Klavier, glaube ich. Klavier? Du kannst doch einen Blinden nicht so lange im Treppenhaus stehen lassen. Ja, dann komm doch. Guten Tag. Meine Frau. Guten Tag. Verzeihen Sie, liebe Frau. Ach was, das macht doch nichts. Vielen Dank. Kommen Sie doch ein Momentchen rein. Was soll denn das so zwischen Tür und Angel? Und bringen Sie den Hund ruhig mit rein. Was denn? Mein Mann wird sich inzwischen im Haus mal umsehen, wer da so ein Metronom abzugeben hat. Nicht wahr, Klaus? Naja, gerne. Nur ob ich da... Ich mache Ihnen ums. Nein, nein. Klaus, klinge doch zuerst mal bei Brettschneider. Der kann sowas haben. Wieso denn? Ja, die Tochter singt im Chor und der Sohn war mal im Spielmannszug, glaube ich. Jedenfalls eine musikalische Familie. Ja, ja, ja, ja. Also gut. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Vielleicht ein Bier? Nein, nein, danke. Früher, ja, ja, unberufen jederzeit. Aber so? Hübsch haben Sie es hier. So richtig behaglich. Ja, ja. Nichts geht über ein schönes Heim. Wo er nur bleibt. Bitte? Ich meine, wo mein Mann nur bleibt. Es ist mir wirklich unangenehm, dass ich Ihnen so viel Mühe mache. Ach, das macht nichts. Sie wunderten sich wohl eben ein wenig, wieso ich dazu komme, Ihre Wohnung als hübsch und behaglich zu bezeichnen? Ja, ja. Ja, nein, wundern Sie sich nicht. Sehen Sie, zum Beispiel, meine Finger liegen hier auf den Sessellehnen. Ich spüre, dass der Stoff neu ist und von guter Qualität. Und ich will Ihnen sagen, auch der Teppich ist neu. Sie staunen. Es ist ganz einfach. Mein Hund zögerte, ehe er sich auf den neuen Teppich legte. Es ist der Geruch, verstehen Sie? Ach so. Ja, ja, ja. Sie haben schöne, moderne Sachen. Na, wieder noch nicht, Sie sind jung. Sie leisten was und Sie können sich was leisten. Vielleicht eine Tasse Kaffee. Eine Tasse Kaffee? Oh, die schlage ich Ihnen nicht ab. Ja? Entschuldigen Sie, Frau Hagen, bei uns ist ein Blinder, der sucht hier ein Metronom zu kaufen. Ist das bei Ihnen? Was? Was denn für ein Blinder? Einer mit dem Hund sitzt jetzt bei uns. Jemand muss sich ja kümmern, nicht? In Ihrer Wohnung, Herr Marmann? Sie, meine Mutter sagt immer, wenn ein Buckliger oder so ein Verwachsener an die Tür kommt, schnell zumachen und abschließen, sonst bringt das Unglück. Frau Hagen, ein Blinder, kein Buckliger. Haben Sie eine Annonce aufgegeben? Ich? Ich nicht. Was will er denn? Na, schon gut, Frau Hagen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Klingeln Sie doch mal bei Barokes. Die gehen immer zu Haushaltsauflösungen. Ja, ja, ja. Das hat mein Mann auch selbst gemacht. Das Regal. Er hat im Keller eine kleine Werkstatt. Es gibt eigentlich nichts, was er nicht könnte. Wenn er nur will. Das lobe ich mir. Ja, ja, der Dichter hat schon recht. Die Axt im Haus, nicht wahr? Ja, ja. Oh. Ihr Kaffee duftet aber auch ganz vorzüglich. Ja? Auch Sie scheinen mir besondere Talente zu haben. Nun trinken Sie erst mal. Hier. Ja. So, so. Bitteschön. Ja? Der Henkel. Was für schöne Hände Sie haben. Na, Klaus, hast du was erreicht? Tja. Also, so ein Ding hat hier im Haus niemand. Barocke im 6. Stockwerk hat mich angeguckt, als hätte ich ihn nach einer Schweinerei gefragt. Sie müssen wissen, mein Mann wusste auch nicht gleich, was ein Metronom ist. Ja, das stimmt aber nicht. Das ist das Ding, mit dem die Meteorologen das Wetter bestimmen. Nun will ich nicht länger stören. Ach, überhaupt nicht. Gar nicht. Wo denken Sie hin? Ich hätte da noch einen Knochen. Ich meine, wenn der Hund ihn nimmt, es ist noch viel dran. Na, Dunja, können wir das abschlagen? Hm? Aber keinen Geflügelknochen. Nein, bitte. Nein, vom Kotelett. Sehr freundlich. Am Schlafanzug fehlen 2 Knöpfe. sind in der Wäscherei abgegangen. Ja, ja, ja. Kann ich was dafür? Du. Hm? Weißt du eigentlich, dass das seit langem der erste Gast war? Was denn für ein Gast? Ach so. Schöner Gast. Wieso denn nicht? Er hat mir sogar Komplimente gemacht. Ja? Schöne Hände hätte ich. Wie will denn der das wissen? Blinder mit dem Krückstock. Jawohl, ein Blinder. Aber sehr charmant. Wie ein Idiot bin ich durchs ganze Haus gerannt. Haben Sie ein Metronom zu verkaufen? Ich möchte nur wissen, was der damit will. Oh, vielleicht eine Zeitbombe bauen. Klavier spielt er. So? Klavier. Ja, irgendwas muss er ja machen. In der Kneipe? Ach. Nacht. Es scheint viel gereist zu sein. Als Blinder? Wahrscheinlich war er nicht immer blind. Du kannst es dir ja erzählen lassen. Wenn er wieder kommt. Was? Der kommt nochmal zu uns? Warum zum Teufel? Vielleicht habe ich ihn eingeladen, wenn er in unsere Gegend zu tun hat. Was denn zu tun hat? Ja, du lädst doch deine Skatbrüder ein. Na und? Das ist doch kein Grund. Na und wer kommt von meiner Seite? Wer denn? Deine Freundin Sieglinde. Ja! Der kommt mir jedenfalls nicht nochmal über die Schwelle. Darauf kannst du Gift nehmen. Hast du Angst? Ich? Hast wohl nicht alle. Vor einem Blinden. Vor dem Hund. Quatsch. Aber man kann die Freundlichkeit auch zu weit treiben. Den wirst du doch nie wieder los. Gib so einem den kleinen Finger. So. Greifen Sie zu, Herr Wollner, hier. Bitte. Ja, vielen Dank. So, ja. Vorzüglich der Kaffee. Ja, wissen Sie, in meiner Situation gewinnt man kaum neue Bekannte. Es ist mir fast wie ein Wunder, dass ich hier bei Ihnen sitze, in diesem kultivierten Heim, mit Ihnen Kaffee trinke und plaudere. Haben Sie... Verzeihen Sie, ich meine, sind Sie allein, Herr Wollner? Ja, ja, ja, ja. Ich bin Witwer. Und beruflich? Musiker? Gewissermaßen, ja. Ein Diener der Musik, der rein gestimmten Töne. Ja, das ist lange her. Drum. Wie bitte? So wie Sie reden. Er meint, Sie reden so manchmal direkt dichterisch. Dichterisch? Wieso denn dichterisch? Ich meine so lebendig, als sehen Sie. Oh, verzeihen Sie. Habe ich was Falsches gesagt, Herr Wollner? Oh nein, meine liebe junge Frau. Sie haben so Unrecht, nicht? Ich meine, ich sehe auch. Allerdings mit meinen Mitteln. Und Sie zum Beispiel, liebe Frau Marmann, erkenne ich sehr deutlich. Ach, da bin ich aber gespannt. So, wenn Sie gestatten, will ich es einmal versuchen. Mhm. Sie sind Mitte 30. Entschuldigen Sie, wahrscheinlich sind Sie jünger. Ich glaube... Nein, ich bin sicher, Sie sind schlank. Mollige Frauen haben eine andere Stimmlage als Sie. Nun, dass Sie eine hübsche Frau sind, halte ich für sicher. Wieso? Ihr Mann ist ein großer, kräftiger Mensch. Wenn er durch das Zimmer geht, vibrieren die Gläser in der Schrankwand. Schöne Gläser. Zartstielig haucht die Wandung. Sicher ein Erbgut? Mhm. Ja, er ist selbstbewusst. Keiner von diesen Duckmäusern. Und ein Mann, der zubacken kann, viel allein macht. Vielleicht in einer kleinen Werkstatt im Keller tischlert und schreinert. Aber er hat tatsächlich im Keller eine Werkstatt. Ja, hier, dieses Regal, das hat er selber gebaut. Na, sehen Sie. Würde dieser Mann eine Frau haben, die er nicht mit Stolz über die Straße führen kann? Sowas wie eine Werkstatt hat doch jeder im Keller heutzutage, wenn er nicht gerade zwei linke Hände hat. Mit einem Wort, Sie sind dank Ihrer natürlichen Veranlagungen dem Zustand, den man gemeinhin Glück nennt, permanent nahe. Tja, ich hol mir ein Bier. Das Bier ist alle. Ich gehe mal rüber in die Halle, welches holen. Alles Gute, Herr Wollner. Ist Ihr Mann über irgendetwas verärgert, Frau Marmel? Ach wo. Nein, nein. So ist er nun mal. Ja. Er braucht viel Zuneigung, nicht wahr? Viel Aufmerksamkeit. Wer? Mein Mann? Ja. Meinen Sie? Also dein Abgang war unmöglich, einfach nicht wiederzukommen. Dabei habe ich gedacht, du würdest Herrn Wollner nach Hause fahren. Wer? Ich? Ja, natürlich! Und dass wir ein Auto haben, hat er sicherlich schon mitgekriegt. Du hast es ihm wohl gesagt? Nein, habe ich nicht. Aber ich glaube, er merkt sowas und er... Ja? Nichts. Manchmal habe ich das Gefühl, er weiß alles über uns. Da weiß er aber was. Worüber habt ihr euch eigentlich unterhalten, als ich unten war? Wahrscheinlich über mich. Warum sollten wir über dich reden? So interessant bist du nun auch nicht. Aber du hast dich ja nicht schlecht aufgedonnert, muss man schon sagen. Wie bitte? Der Fummel da. Denkst du, ich sehe nicht, dass du sogar Lidschatten draufgeschmiert hast, wie ein. Naja. Wozu der Aufwand? Der kann es ja sowieso nicht sehen. Schön, dass du es bemerkst. Bin ja nicht blind. Aber ich sage dir, das war das letzte Mal, dass er mit seinem Köter hier aufgetaucht ist. Wir sind schließlich keine Wärmehalle. Ja, um darauf zurückzukommen, auf Ihre Frage, die Sie mir freundlicherweise stellten. Oder habe ich Sie da missverstanden? Ach, das war doch nur ein Scherz. Klaus, Herr Wollner will sehen, ob er mich beruflich fixieren kann. Was? Was? Wie bitte? Was ich beruflich mache. Ach, der Herr Gemahl wird das wohl nicht sehr unterhaltend finden, befürchte ich. Ach, Hauptsache meine Frau hat ihren Spaß. Ja, bitte, Herr Wollner. Ja, wenn Sie es unbedingt wünschen. Ja, Sie haben, wie ich schon mehrmals feststellen durfte, trockene, weiche Hände. Deshalb glaube ich nicht, dass Sie in der Produktion tätig sind. Ihre Stimme ist freundlich, entgegenkommend. Doch hinter Sanftmut steht auch unumstrittene Autorität. Sie können sie jederzeit abrufen, wenn Sie es wünschen. Ach, das ist ja richtig spannend, Herr Wollner. Und wer benötigt Autorität und Sanftmut gleichermaßen? Beides gut dosiert, versteht sich. Nun beispielsweise eine Lehrerin. Aber halt, ey. Ich bin nicht ganz sicher. Braucht eine Krankenschwester nicht ebenfalls jene Tugend und diese Strenge? Das ist ja fantastisch, wie Sie es verstehen, einen Menschen zu charakterisieren, Herr Wollner. So sind Sie also tatsächlich eine Pädagogin? Ja, Gewissermaßen, ja. Leider bin ich nicht mehr im Beruf zur Zeit. Ich meine, in diesem... Ach, wie bedauerlich. Ja. Was ist denn, Klaus? Vielleicht erzählst du ihm auch noch die Gründe. Ich glaube nicht, dass ihn das interessiert. Was interessiert ihn denn? Deine sanfte Stimme? Schade, dass er nicht sehen kann, wie du dich wieder aufgedonnert hast. Entschuldigen Sie, Herr Wollner, das hat nichts zu sagen. Wahrscheinlich hat er wieder Ärger im Betrieb gehabt, nicht wahr, Klaus? Ich glaube, es ist an mir, sich zu entschuldigen. Ich vergesse immer wieder doch, mich zurückzuhalten. Und dabei geschieht es dann, dass ich die besten Leute verärgere. Selbst einen so lauteren, noblen Menschen wie Ihren Mann. Frau Mama. Da, hör dir das nur an. Er spricht so, als wäre ich gar nicht da. Jetzt ist aber Schluss! Jawohl, Schluss! Lieber Herr Mama. Mir brauchen Sie keinen Honig ins Maul zu schmieren. Herr Wollner, was ich bin, das weiß ich. Und ich sage es Ihnen, bevor Sie sich wieder so grandios vertippen, ich bin ein ganz kleines Rädchen im großen Getriebe. Muss es ja auch geben, nicht wahr? Leute, die arbeiten, statt zu spinnen. Du bist ja betrunken! Na und? Ich habe mir ebenfalls nie was zu Schulden kommen lassen, ich nicht. Und damit Sie es genau wissen, Herr Wollner, kann ja sein, nicht wahr, dass Sie das interessiert. Zweifacher Aktivist bin ich, zweifacher. Und meine Beiträge und alles immer pünktlich. Ich spende von jedem Lohn, Herr Wollner, notieren Sie das bitte. Halt endlich den Mund, du gottverdammter Idiot! Da haben Sie das junge, bezaubernde Ehepaar in seinem harmonischen Heim. Wenn Sie gestatten, werde ich mich jetzt verabschieden. Ich bringe Sie nach Hause, Herr Wollner. Sag mal, gibt es kein Abendbrot? Ah ja. Das blinde Kuhspiel ist ja nun vorbei. Ich sehe was, was du nicht siehst. Jawohl, es gibt Menschen, die mehr sehen, als du jemals sehen wirst. Und? Hast du unseren Freund nach Hause gebracht? Wohnt er auch hübsch? Stell dir vor. Ja. So. Bitte. Ja, was denn? Isst du nicht mit? Mir ist der Appetit vergangen. Hat er noch was gesagt? Das würde dich gerade interessieren. Der war noch nicht einmal böse auf dich. So ein Mensch ist das. Wo wohnt er denn? Im Grün. Er hat ein Häuschen in einer Kleingartensiedlung. Allein? Offenbar. Und damit kommt er zur Rande? Es fällt ihm jedenfalls schwer, sagt er. Warum gibt er es dann nicht ab? Er hat wohl schon daran gedacht, aber... Hast du es gesehen? Nein, er wollte nicht, dass ich bis hin mitgehe. Mhm. Sag mal, warum interessiert dich das denn plötzlich? So ein Grundstück nimmt doch heutzutage jeder mit Kusshand. Der liest wohl keine Zeitung, oder? Er kann keine Zeitung lesen. Er wird wohl nicht wiederkommen, wie? Nachdem du ihn so behandelt hast. Mein Gott, so schlimm war es ja auch wieder nicht, ne? Oder? Es hat gereicht. Du bringst das sicher in Ordnung. Ich entschuldige mich auch. Weißt du, was du bist? Behalte es für dich. Unmöglich. Du bist unmöglich. Gestatten Sie einem alten blinden Mann festzustellen, dass Sie ein neues Parfum aufgelegt haben? Herr Wollner, Sie können einer Frau ja direkt gefährlich werden, Sie. Oh, das wohl kaum. Shannon Eros ist schon seit langem aus meinem Leben emigriert. Er liebt, scheint mir, das Dunkel nicht. Ist ein Geschenk Ihres Mannes? Ja. Was macht der Herr Gemahl denn? Er ist doch hier. Klaus? Ja, gleich. Ich bin gleich soweit. Er ist wie versessen auf Dias. Ich sag, den ganzen Abend haben wir schon da gehockt, um die Bilder einzuglasen. Ich kann ihn sagen. Ja, es ist schon so, wie der Dichter sagt, nur der Geistvolle reitet ein Steckenpferd. Sie sich immer ausdrücken. Klaus, vielleicht lässt du das doch. Aber warum denn? Machen Sie nur weiter. Lassen Sie sich durch mich nicht stören, das wäre ja noch schöner. Erzählen Sie mir, was Sie da sehen? Na ja, dann erzähle ich Ihnen das. Trinken Sie. Geben Sie mir Ihre Hand, da. Ja. So. Danke. Ach, etwas schärfer, Klaus. Das ist im vorigen Jahr an der Ostsee. Sonnenuntergang, Herr Wollner. Sonnenuntergang am Strand von Heringsdorf. Nein, Klaus, das ist bei Warnemünde, das weiß ich ganz genau. Na gut, Warnemünde, aber Sonnenuntergang ist Sonnenuntergang. Oh, sagen Sie das nicht, Herr Marmann. Die Landschaft, die das Licht des sinkenden Himmelskörpers reflektiert, spielt unter Umständen eine nicht geringe Rolle. Und auch die unterschiedliche Tiefe des Meeres. Aber das wissen Sie ja sicher selber. Ja, wir fahren immer an die Ostsee. Wird zwar jedes Jahr mieser, ich meine, immer mehr Leute, aber was soll man machen, wenn man so wohnt wie wir? Noch nicht mal einen Balkon. Ja, ein bisschen Farbe will der Mensch ja auch haben, ne? Da, jetzt, Herr Wollner. Ich stehe am Strand. Der Sand ist schon voller Schatten. Die Fußspuren, meine ich, die sind schon ganz dunkel. Ich habe einen blauen Badeanzug. Blauer Bikini, das blaue Wunder. Klaus, das interessiert doch Herrn Wollner nicht, ob nun einteilig oder Bikini. Ein dunkles Blau? Ja. Und nun kann ich auch mit einiger Sicherheit annehmen, dass Sie blond sind. Verehrte Frau Marmann, blond und blau, welch schöne Kombination. Das ist der Zeltplatz. Er ist ein bisschen unterbelichtet. Mhm. Da links, das ist unser Zelt. Bisschen klein, aber nächstes Jahr wird ein größeres angeschafft. Ah, Stubbenkammer, der Königsstuhl. Der Königsstuhl ist ein Kreidefelsen, Herr Wollner. Ja. Ich sehe das alles ganz genau. Reisen. Verreisen. Es ist mir das Schönste im Leben. So im Morgengrauen die Stadt verlassen. Tau liegt auf dem Kühler ihres kleinen, hübschen Automobils. Und in den Köpfen ist noch die Bangigkeit des Übergangs. Die junge Frau hat hinter der blassen Stirn, die sich nach Sonnenbräune sehnt, noch Algebra und Magdeburger Börde. Streiche eines ungezogenen Schülers und Novemberrevolution. Und er, der Mann, versucht zu vergessen die Probleme seiner täglichen 8 Stunden, ein Fehler in der Bauzeichnung, der ihm zu schaffen machte, unpünktlich gelieferte Segmente für eine Brückenkonstruktion oder für einen Kran. Abends haben wir immer gegrillt, Herr Wollner. Der uralte Reiz des offenen Feuers. Ja, die Herdstatt unter freiem Himmel. Ich verstehe. Ist ja auch nicht viel los abends. Hin und wieder ein Zeltkino. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Eine einzige Gaststätte für den riesigen Zeltplatz. Eine einzige Gaststätte. Ja. Und später, wenn die Nacht tiefer wird, nimmt man seine Frau an die Hand. Lässt alles stehen und liegen, unbeschwert wie die Kinder, die Füße in der schwachen Dünung, laufen sie den menschenleeren Strand hinunter. Man kommt sich wieder ganz nahe, so eins mit der nächtlichen Natur, mit der Weite. Meistens legen wir uns auch zeitig hin. Man hat ja viel Schlaf nachzuholen, nicht? Das Zelt kann man ja auch nicht ewig ohne Aufsicht lassen. Mhm. Steckt ja allein Wert dran. Entschuldigen Sie, ich merke, Dunja muss mal raus. Ach, das kann ich doch machen, wenn ich darf. Ja, ein paar Schritte hin und her führen, das reicht. Dann macht sie schon das, was wir Menschen merkwürdigerweise Geschäft nennen und ein trübes Licht auf den Handel wirft. Sehr freundlich. Sie hat mein großes Glück mit ihrer Frau. Wieso? Sie ist sehr auf Sie fixiert, wenn ich so sagen darf. Das ist eine große Verantwortung. Wie meinen Sie denn das? Ach, ja, was rede ich denn da? Nein, nein, ich habe keine Sorge, dass Sie ihrer nicht würdig sind. Ja, ja. Das war ja nun ein Reinfall mit dem Metronom, nicht? Ich meine hier in der Arnoldstraße. Ja, ja. Hier müsste mal einer Klavier spielen. Da würden sich die Nachbarn aber bedanken. Da muss man schon ein eigenes Haus haben und hunderte Meter Garten bis zum nächsten Nachbarn. Ach, was dies betrifft, da bin ich ohne Kummer. Meine Frau erwähnte schon, dass Sie ein Eigenheim besäßen. Stelle ich mir ziemlich schwierig vor für Sie. Es wächst mir über den Kopf. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist ja so viel zu schaffen. Ja, ja. Die Bäume müssen verschnitten werden, die Sträucher. Ja. Am Haus selber ist manches zu tun. Ja. Ich höre neuerdings, dass die Dachrinne leckt. Ach. Ja, ja. Ja, für einen Mann wie Sie wäre es eine Kleinigkeit. Vielleicht sogar eine Freude. Aber für mich. Ja. Ja, ja, das ist klar. Was ist denn das für ein Grundstück? Erzählen Sie doch mal frei von der Leber. Wassergrundstück? Wie bitte? Ah, ja, ja, ja, natürlich, ja, Wasser. Wasser ist drauf, Stromanschluss natürlich ebenfalls. Solange meine Frau noch lebt, da war ja alles gut im Schuss. 28 Obstbäume, die Sträucher gar nicht mitgerechnet. Johannes und Stachelbeeren. Ein Paradies für Kinder. Wir werden keine Kinder haben, wenn Sie das Thema vor meiner Frau vielleicht... Ja, ich verstehe. So, da sind wir wieder. Ah. Ach, ein feines Geschäft hat die liebe Dunja gemacht. Na, komm hier, komm. Na, wer sagt es denn? Sie waren wieder einmal außerordentlich freundlich zu mir. Doch, ich werde, wenn ich allein in meinem Zimmer sitze, daran denken und von diesem Beisammensein zehren. Schön. Könnte ich sie immer um mich haben. Ja, ja. Ja, liebe Frau Marmann, den Kuchen muss ich noch unbedingt loben. Doch ganz ausgezeichnet. Nein. Hören Sie aber auf. So viel Komplimente höre ich ja das ganze Jahr über nicht. Sie scherzen, Frau Marmann. Ihr Mann wird Ihnen schon häufig genug sagen, was er für ein Glück mit Ihnen gehabt hat. Was, Herr Marmann? Na, Klaus? Nein, nein. Ich weiß schon, was ich sage. Leute wie Sie beide sind selten. Kleinodien im grauen Schotter dieser Zeit. Hier im Roten Meer demonstriert der blaue Drückerfisch seine erfolgreiche Jagdmethode. Denkst du etwa, er hat sich bis vor sein Grundstück fahren lassen? Ich möchte wetten, er will nicht, dass wir seine Adresse wissen. Verstehst du das? Er möchte wahrscheinlich nicht, dass wir ihn besuchen. Mit Wasserstrahl bläst er sein Opfer in die Rückenlage. Ich wollte ihm noch hinterher, aber er war plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Und sein Köter auch. Dann beißt er zu. Das ist ein sehr liebes Tier. Die Unterseite des umgekippten Diademseeigels. In die Stelle, die nur kurze, weniger gefährliche Stacheln umgeben. Liebes Tier, ja doch. Vielleicht hättest du nicht davon anfangen sollen. Der Drückerfisch hat gelernt, den Fischpanzer seiner Beute zu knacken, um an die nahrhaften Innereien seiner Leib- und Magenspeise zu kommen. Ob nun wir oder andere. Er macht sogar zwischen verschiedenen großen Seeigeln. Der hat doch überhaupt keine Ahnung, keinen blassen Schimmer, was das heutzutage wert ist, so ein Grundstück. Na eben! Seines Muschelknackergebisses. Ach mein Gott, ich will es ihm ja nicht klauen. Soll er uns einen anständigen Preis machen? Was soll der überhaupt mit so viel Geld anfangen? Nicht so gemein. Ach, was heißt denn hier gemein? Und überhaupt, ich brauche nicht unbedingt ein Haus im Grün. Ich fühle mich hier ganz wohl. Du nicht, aber ich brauche es. Herrgott, eigenen Boden unter die Füße. Ich würde dir was auf die Beine stellen, das kann ich dir sagen. Wenn du denkst, das ist alles, was ich mir wünsche. Was fehlt dir denn? Darüber solltest du mal nachdenken. Über die Flausen, die er dir in den Kopf setzt. Unsinn. Sei doch ehrlich. Ich kann mir allerdings schwer vorstellen, dass er uns meint, wenn er so geschwollen redet. Also, ich finde, er sieht uns gar nicht so falsch. Na. Doch. Und was er sagt, stimmt doch. Wir sind jung, ich bin sogar blond. Und mag der Hund dich etwa nicht? Hm? Vielleicht ist er auch blind, der Hund. Ach, red doch nicht wieder gemein. Das passt überhaupt nicht zu dir. Du bist in Wirklichkeit ganz anders. Sagt er das? Er. Das fühle ich selber. Manchmal. Ach, ist doch alles Quatsch. Die junge Lehrerin mit der blassen Stirn, die sich nach Sonnenbräune sehnt. Sonnenbrand. Regelmäßig kriegst du an der See den Sonnenbrand. Die Uhr könnte man danach stellen. Bist du etwa Lehrerin? Auf Hortnerin hast du mal gelernt. Als würde das eine Rolle spielen. Bin ich vielleicht nicht jung genug, es nochmal aufzunehmen? Na bitte, bitte, bitte. Ich hindere dich nicht. Außer Ostsee fällt dir auch nichts ein. Hä? Es gibt so viele schöne Sachen, die wir noch nicht erlebt haben. Gegenden. Was für Gegenden? Na ja, schöne Gegenden. Kannst du mir vielleicht mal sagen, wann wir zum letzten Mal tanzen waren? Ach, lass mich doch in Ruhe. Ich mache ihm ein konkretes Angebot, dann werden wir ja sehen. Ja, mach das nur. Ja, da ist er wieder und belästigt die Jugend mit seiner grauen Anwesenheit. Ich hätte sie übrigens gern abgeholt. Wollte ich Ihnen neulich noch anbieten, aber ich sagte schon zu meiner Frau, nicht wahr? Herr Wollner war, sagte ich, samt Hund wie vom Erdboden verschwunden. Da wären Sie mit dem Auto sowieso nicht durchgekommen, Herr Marmann. Jedenfalls hätte ich mir Ihr Grundstück gern mal angesehen. Im Dunkeln? So dunkel war es ja nicht. Sehen Sie, Herr Wollner, mein Mann wollte... Ja? Herr Wollner, ich bin ein Mensch, der gewissermaßen aus seinem Herzen keine Mördergrube macht, wie man so sagt. Also, reden wir doch mal Deutsch. Ihr Grundstück wächst Ihnen über den Kopf. Das waren doch Ihre Worte. Wir nun wären daran interessiert, wenn Sie... Oh ja. Für Sie wäre das schon etwas. Ja. Ja, Sie werden sich wundern. Ich habe auch schon... an Sie gedacht. Ach. Ja, wir sind ja mittlerweile alte Bekannte. Ja eben, Herr Wollner, eben. Und über den Preis. Ach, das Geld ist doch nicht die Hauptsache, Herr Marmann. Es ist schön zu wissen, dass sich zwei junge Menschen verändern. Auf den Komfort einer Neubauwohnung verzichten, ja, und hinaus ins Grüne ziehen wollen. Ja, ja, in einem Jahr... Natürlich ein Häuschen, nur gewiss. Doch ein Mann mit Ihren handwerklichen Begabungen könnte da durchaus erweitern. Mhm. Anbauen, ich hätte da wirklich nichts dagegen. Im Gegenteil, ja, ganz im Gegenteil. Ja, das kann Ihnen ja dann auch egal sein. Klaus, ich glaube, also, Herr Wollner. Wie viele Räume, Herr Wollner? Ist das Haus unterkellert? Ja. Sagte ich schon, dass es ganz versteckt liegt? Nee. Hinter Holunderbüschen, die da ja so üppig wuchern, dass es vom schmalen Weg aus fast nicht zu sehen ist. Ja. Oh, der Sommer ist da draußen wunderbar, Herr Marmann. Und im Herbst, wenn es kühler wird und der Regen das fast kahle Geäst der Apfelbäume metallen blank wischt, finden Sie im Keller Doppelfenster. Die setzen Sie ein. Ein Kanonenöfchen spendet bullernde Wärme, während Sie vielleicht den Katalog eines Blumensamenversandhauses durchsehen und Ihre bezaubernde Frau mit ihrem hervorragend gebrauten Kaffee einen Duft von Behaglichkeit verbreitet. Und ich kann, wenn Sie es wünschen, Ihnen auf meinem alten Piano etwas Passendes vorspielen. Vielleicht eine Mozart-Sonate. Ja. Ja, Sie werden natürlich ein immer gern gesehener Gast sein, selbstverständlich. Bleiben, Herr Wollner. Ja, schön. Und über den Preis werden wir uns wohl schon einig werden. Ich meine... Das glaube ich nicht. Ich will doch nichts verkaufen. Sie wollen nicht? Ja, was soll denn das nun? Ich meine, wir sitzen hier und reden und... Herr Marmann, was soll ich denn mit dem Geld? Ich werde doch sehr froh sein, wenn zwei junge Leute im Haus sind. Wenn ich da oben in meinem Kämmerchen sitze, unterm Dach ist für mich Platz genug, unten, das ist dann Ihr Reich, da werde ich glücklich sein, Ihre Schritte zu hören, Ihr Lachen, und im Garten ist sowieso genug Platz für uns drei. Wie soll das heißen, Sie wollen, ich meine, Sie wollen wohnen bleiben mit uns, oder? Klaus. Ja, und eines Tages, wenn ich nicht mehr bin, ist das ganz Ihr Eigentum. Das ist alles sehr überraschend, Herr Wollner. Hören Sie mal. Herr Wollner. Sagen Sie jetzt nichts, lieber Herr Marmann. Ich habe Sie und Ihre Frau gewissermaßen ausgesucht. Und ich bin sicher, ich werde meine Wahl nicht bereuen. Wir werden schon miteinander auskommen. Ja, und wenn es Ihnen einmal zu viel werden sollte mit mir, nun dann schließen Sie einfach für eine Weile die Augen, nicht wahr? Und ich bin verschwunden. Also jetzt bleiben Sie doch mal auf dem Teppich, Herr Wollner. Wir sind nicht die Leute, die Sie offenbar suchen. Ich meine, Sie sehen uns ganz falsch. Wir sind nicht so... Ich weiß, wie Sie sind. Ja, eben nicht! Das junge, harmonische Paar. Abenteuer im Urlaub. Wissen Sie, dass unser Urlaub die langweiligste Zeit im Jahr ist? Wir laufen nämlich nicht Hand in Hand am Meeresufer in die Nacht. Hören Sie auf, Herr Marmann, ich weiß das alles. Was wissen Sie? Nun, dass ich mich in manchen Details ein wenig irrte. Ja, Sie leben an Ihren Vorstellungen. Gut. Vielleicht ist es so. Trotzdem, Sie sind schon die Leute, die ich suche. Oder es bedarf doch nur ein weniges für Sie, um so zu sein. Schließen Sie einmal die Augen. Herr Wollner, keine Zaubertricks mehr, bitte. Es wird nichts aus uns dreien. Wir sind unter diesen Umständen nicht interessiert. Nun ja, doch, ich meine, es geht ja doch nicht eigentlich um Haus und Garten. Ja, um was denn? Vielleicht fällt es einem alten blinden Mann wie mir etwas leichter, im Menschen das Wertvolle zu erkennen, das Helle, Große. Ach. Ja, Sie müssen sich wiederfinden. Suchen Sie sich selbst und Sie werden sehen. Grauer, verkrusteter Schmutz ist nur an der Oberfläche. Wie meint denn der das? Ich verstehe es. Vielleicht verstehe ich es. Nicht wahr, liebe Frau Marmann? Es geht nicht um mich, vergessen Sie das. Suchen Sie diesen Augenblick, wo es begann, wo Ihr Elan verloren ging, wo die schöpferische Schroffheit zur Glätte wurde, der Mut zur Feigheit und die Liebe zur Gewohnheit. Also, das lassen Sie mal. Ja? Sie haben uns nichts vorzuschreiben. Sei doch still, du! Warum denn? Ist doch wahr! Was haben wir uns denn vorzuwerfen? Wir sind ganz normale Leute. Wieso zum Teufel glauben Sie eigentlich, wir würden gern anders sein? Wie denn? Wie Sie etwa? Klaus! Also, ach, nichts für ungut, Herr Wollner. Es war alles in allem ganz nett, aber ach, nun muss ja mal Schluss sein. Also rechnen Sie nicht länger mit uns. Ich rechne mit Ihnen. Ja gut, daran kann ich Sie nicht hindern, aber das ist sinnlos. Schließen Sie die Augen, schließen Sie doch einmal die Augen und erinnern Sie sich, Sie müssen dort beginnen, wo Sie das letzte Mal gesehen haben und erkannt, nicht wahr, Frau Marmann, wo Sie ausgetauscht wurden gegen einen jemand, der Sie verraten hat und Ihr Leben gestohlen. Schließen Sie die Augen. Herr Wollner, uns wurde nichts gestohlen. Und träumen Sie sich selbst, Frau Marmann. Tut mir leid, Herr Wollner. Frau Marmann! Ist noch Bier da? In der Küche. Hm. Warum hast du denn die Knochen aufgehoben? Was? Knochen. Für einen Hund. Wie lange ist das jetzt her? Was? 10, 14 Tage. Glaubst du, dass er nochmal kommt? Nein. Ich habe mich übrigens erkundigt. Da draußen, da in der Siedlung, wohnt kein Blinder. Und sie können sich auch nicht erinnern, einen gesehen zu haben. So? Kannst das Fenster ruhig auflassen. Ich höre es gerne regnen. Ich höre es auch gern. Du. Weißt du, was ich neulich geträumt habe? Ich war ja leider nicht dabei. Ich hatte es gefunden. Ich war dort, wo es passiert sein muss. Was passiert? Mit dem Austausch und so. Als es noch besser war mit uns und mit allem und überhaupt. Und du weißt schon. Ach, das war doch Spinne, war das. Der wollte uns zum Schluss noch verhexen. Mir gefällt der Gedanke jedenfalls. Es macht einen irgendwie schuldlos. So? Naja. Wenn du diesen Ort noch mal findest, kannst du dich ja mal umgucken, ob sich da nicht auch mein besseres Ich noch herumtreibt. In kurzen Hosen vielleicht. Im Regen. Mit nassen Lederhosen. Du. Du meinst, so früh war es? Ich weiß nicht. Dunja. Ja, bitte? Ach, entschuldigen Sie vielmals. Ich habe von einem Bekannten gehört, dass hier jemand ein Metronom verkaufen will. Da bin ich... Ein was? Ist das hier Marktplatz 16? Ja, ja. Einen Augenblick mal. Ich sehe was, was du nicht siehst. Hörspiel von Martin Stephan. Dramaturgie Siegfried Pfaff. Die Personen und ihre Darsteller: Der Blinde Dietrich Körner, der Mann Manfred Karge, die Frau Jenny Gröllmann. In weiteren Rollen: Lilo Liewald, Siegfried Wittlich, Ellen Rappus. Ton Peter Kainz, Schnitt Günter Werk, Regieassistenz Irene Fischer, Regie Barbara Plensat.